Afrobeat ist Tanzmusik. Der nigerianische Musiker Fela Anikulapo Kuti performte sie vor allem live. Zuerst in gemieteten, später in eigenen Clubs. Sie hießen Kakadu, Afrospot und Shrine. Und wie sich die Namen der Clubs veränderten, so änderte sich auch der Name der Band. Von Kula Lobitus zu Africa 70 zu Egypt 80. Und auch die Anzahl der Musiker änderte sich stetig. Von anfangs 6 bis zu 40 Personen und mehr. Mit dabei war von Anfang an und bis Ende der 70er Jahre der Perkussionist und Schlagzeuger Tony Allen, der als einer der besten Schlagzeuger der Welt gilt. In dieser langen Nacht erzählen wir von der Entstehung einer Musikrichtung. Erzählt werden aber auch die Geschichten hinter den Kulissen. Es geht um das Nigeria der 1960er und 70er Jahre, das Nigeria des Aufbruchs. Es geht um die, wie Fela Kuti selbst es nannte, Colonial Mentality, um Unabhängigkeit und kulturelle Identität. Es geht um Macht und Größenwahn, um Freiheit und Utopie. Es geht um den Groove und die Message. Erzählt wird auch die Geschichte von Freundschaft und Eifersucht, Aufstieg und Niedergang. Meine Eltern haben 3 Jahre lang sehnsüchtig auf mich gewartet. Aber sie haben nicht mich erwartet. Sie haben sich einfach nur irgendein gottverdammtes Kind gewünscht. So ein braves, stilles, mit guten Manieren. Ja, Sir, nein, Sir, nicht so ein Motherfucker wie mich. Aber hier bin ich, ihnen zum Trotz, allem zum Trotz. Und ich wurde 2-mal geboren. Zum ersten Mal wurde ich 1935 geboren. Aber was ich 2-mal erlebte, daran habe ich keinerlei Erinnerung. Nichts, null. Das ist eine unserer Grenzen, Mann, dass wir nicht wissen, woher wir kommen. Jedenfalls wollte mein Vater, als ich geboren war, tun, was sein eigener Vater getan hatte. Sie waren beide protestantische Pfarrer. Und um ein paar Weiße glücklich zu machen, bat mein Vater einen deutschen Missionar, mir einen Namen zu geben. Unglaublich. Ein Weißer gibt einem afrikanischen Kind seinen Namen. In Afrika, wo Namen so ernst genommen werden. Es gibt sogar eine besondere Namenszeremonie für jedes neugeborene Kind. Ohne sie, so heißt es, kann das Kind nicht wirklich in die Welt der Lebenden eintreten. Und nur um so einen weißen Missionar glücklich zu machen, mein eigener Vater, oh nein, Mann, nein! Und weißt du, wie der Motherfucker mich nannte? Hildegard. Ja, Mann, Hildegard, oh Mann! Ich, der ich gekommen war, um vom Schwarzsein und vom Afrikanischsein zu sprechen, über die Not meiner Leute. Ich, der ich versuchen sollte, etwas dagegen zu tun, etwas zu verändern. Dieser Name brannte wie eine Wunde. Mein Vater hat mich verworfen und meine Mutter auch. Diejenige, die mich geboren hatte. Hier war ich, an Händen und Füßen gebunden und dem Henker übergeben. Den Namen der Sieger tragen oder meine erste Ankunft in der Welt zurückweisen? Die Orishas. Das sind die Götter. Erhörten mich. Sie verschonten mich. 2 Wochen nach meiner ersten Geburt verließ meine Seele meinen Körper und ging zurück in die Welt der Geister. Was soll ich sagen? Ich war nicht Hildegard, shit. Ein Name ist eine Sache von Leben und Tod. Für mich vielleicht noch mehr als für alle anderen. Mit dem kubanischen Schriftsteller und Ethnologen Carlos Moore erzählt Fela Kuti: Meine Großeltern, sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits, kamen aus Ilesha in Yorubaland. Mein Vater war Hochwürden Israel Olodutun Ransom Kuti. Sein mittlerer Name Olodutun bedeutet: Jemand von Größe ist immer im Recht. Und ich denke, mein Vater hatte von sich das Gefühl, immer im Recht zu sein. Jedenfalls vermittelte er diesen Eindruck. Er konnte so hart zu uns Kindern sein. Wir mussten ihn Sir nennen. Ja, so war das. Man nannte das Respekt. Am 15. Oktober 1938 kam ich zum zweiten Mal auf die Welt, in einem Krankenhaus irgendwo in Abeokuta. Abeokuta, ein schrecklicher Ort, völlig planlos. Die einzigen Menschen, die man auf den Straßen sah, waren Steuereintreiber und Soldaten. Wenn es ums Schlagen geht, dann war meine Mutter die schlechteste Mutter der Welt. Sie schlug mich mit Stöcken, unterschiedlichen Stöcken, klein, groß, medium. Ich konnte ihre Liebe zu mir nicht mit ihren Schlägen in Einklang bringen. Später habe ich es verstanden, damals nicht. Meine Eltern waren selbst verwirrt. Sie steckten selbst tief drin in dem, was die Weißen unter Erziehung verstanden. Wenn du mich fragst, wer von beiden schlimmer war, mein Vater oder meine Mutter, kann ich nur sagen, sie waren beide schlimm. Meine Mutter trat mich in den Hintern und mein Vater trat mich in den Hintern. Kannst du dir das vorstellen? Sie traten beide, links, rechts und in die Mitte. Glaub mir, die Schläge, die ich bekommen habe, die lassen sich schnell auf 3000 Stockhiebe summieren. Als mein Vater gestorben war, dachte ich darüber nach. Ich zählte alle Schläge, an die ich mich erinnern konnte. Und wenn man sie addiert, die von meinem Vater und die von meiner Mutter, dann waren es zwischen meinem 9. und meinem 17. Lebensjahr 3000 Stück. Was ich an meinem Vater mochte, war, dass er jeden in den Hintern trat. Einmal hat er sogar den Hintern eines Weißen getreten. Das war der Hintern eines englischen Offiziers, der gekommen war, die Schule zu inspizieren. Die Schule meines Vaters war von unseren eigenen Leuten gebaut, nicht von der britischen Regierung. Deshalb erlaubte mein Vater den Briten nicht, das Schulgelände zu betreten. Als dieser Inspektor kam, sagte mein Vater ihm, dass er die Schule nicht inspizieren dürfe. Aber der Mann stellte sich taub. Mein Vater sagte, das hier ist meine Schule. Und er nahm sein Atori, seinen Rohrstock und drosch auf ihn ein. Flam, flam, flam. Oh Mann, dafür habe ich ihn geliebt. Meine Mutter war besonders, unermüdlich. Sie war die erste nigerianische Frau, die ein Auto fuhr. Eine erstaunliche Frau. In den frühen 1950er Jahren war sie die erste und wahrscheinlich auch die einzige Frau, die je in die UdSSR, nach China, Polen, Jugoslawien und Ost-Berlin gereist ist. In China hat sie Mao Zedong getroffen und ich weiß nicht, wen sie in Russland traf. Damals war sie eine der Vizepräsidentinnen der Internationalen Vereinigung Demokratischer Frauen. Es galt ja damals als Verbrechen, in die Länder hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang zu reisen. Deshalb wurde ihr 1955, als sie aus China zurückkam, der Pass abgenommen. Nigeria war immer noch eine britische Kolonie, regiert von einem Regime, das sich internationale Selbstregierung nannte. Später, Anfang der 60er, wurde ihr der Lenin-Friedenspreis verliehen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, man überreichte ihn ihr in Lagos. Fela Kutis Mutter, Funmilayo Ransom Kuti, wurde durch ihr Engagement für die Rechte nigerianischer Frauen so berühmt, dass ihr Porträt auf einen Geldschein gedruckt wurde. If you call a woman, African woman, no go green. She go say, I be lady yo. If you call a woman, African woman, no go green. She go say, I be lady yo. I never tell you. She go on take cigar before anybody. She go on make you open door for him. She go on make him man wash break for him for kitchen. She want salute man, she go sit down for sheer. She want salute man, she go sit down for sheer. She won't sit down for table before anybody. She won't sit down for table before anybody. She won't take piece of meat before anybody. She won't take piece of meat before anybody. Call 'em for dance, she go dance, lady dance. Call 'em for dance, she go dance, lady dance. African woman go dance. She go dance the fire dance. African woman go dance. She go dance the fire dance. She know him man a master. She go cook for him. She go do anything he say. But lady not be so. But lady not be so. But lady not be so. But lady not be so. Lady not master. Lady not master. Lady not master. Call him for dance. She go dance, lady dance. Call him for dance. She go dance, lady dance. African woman go dance. She go dance the fire dance. African woman go dance. She go dance the fire dance. She know him man a master. She go cook for him. She go do anything he say. But lady not be so. But lady not be so. But lady not be so. But lady not be so. Lady not master. Lady not master. Lady not master. Lady not master. If you call a woman African woman, no go Greek. She go say. She go say. '58 reist Félart Ransom Kuti nach London, wo er am Trinity College of Music klassische Musik studiert. Er ist 19 Jahre alt. Grau, winterlich, kalt, verlassen. Das war London. Ich war außerhalb meiner natürlichen Umgebung. Und es hat mir immer gefallen, viele Menschen um mich herum zu haben. Aber meine 4,5 Jahre in England ließen mich den Jazz erleben. In der Schule lernte ich klassische Musik. Aber außerhalb des Trinity Colleges spielte ich Jazz. Es war kurz, nachdem ich angekommen war und mein Gefühl von Einsamkeit den Höhepunkt erreicht hatte, dass meine Mutter für mich eine Reise ausgerechnet nach Ost-Berlin arrangierte. Damals war gerade die Berliner Mauer gebaut worden. Und ich wollte sowieso nirgendwo hin. Ich hatte noch nicht mal Geld zum Reisen. Aber meine Mutter wollte eine Urlaubsreise für mich organisieren. Warum Ost-Berlin? Der eiserne Vorhang war damals in England in aller Munde. Es hieß, dass du, wenn du in ein kommunistisches Land gehst, niemals zurückkommst. Dass kommunistische Länder für Menschen gefährlich wären. Und ich hatte Angst, Mann. Ich wollte nicht hin. Aber wie hätte ich mich meiner Mutter widersetzen können? Am Tag des Abflugs auf dem Londoner Flughafen wurden die Passagiere für die verschiedenen Flüge aufgerufen. Als sie Panem, Panem riefen, stand eine ganze Menge Leute auf. Als sie unseren Flug aufriefen, schaute jeder im Flughafen auf, um zu sehen, wer aufstehen würde. Denn, oh ja, die wussten, dass dieser Flug nach Ost-Berlin ging. Und von allen Leuten auf dem Flughafen standen nur 3 Personen auf. Alle Augen waren auf uns gerichtet. Ich hatte eine solche Angst. Ich hatte das Gefühl, ich müsste sterben. 200 Leute waren für den Panam-Flug aufgestanden und nur 3 für Ost-Berlin. Ich schwöre, dass ich zitterte. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, stellte sich heraus, dass unser Flugzeug das älteste Flugzeug auf dem ganzen Rollfeld war. Ich sagte mir, heute wirst du sterben. Als wir schließlich unser Reiseziel erreichten, was sah ich da? Da sah es überhaupt nicht wie auf einem Flughafen aus. Ich sah Schuppen und diese Gestapo-artig gekleideten Soldaten mit Stiefeln. Ein Mann kam auf mich zu und sagte, Mr. Filler, Ransom Kuti? Yes? Er sagte, folgen Sie mir. Er war so militärisch. Ich sagte, Ihnen folgen? Wohin? Er brachte mich in dieses große Hotel in Ost-Berlin. Es war so groß, so hoch, aber ich hatte solche Angst. Für mich sah es wie das größte Gefängnis aus. Da sieht man, was Gehirnwäsche mit Menschen macht. Da war dieses große Hotel und es war tatsächlich ein schöner Ort. Aber für mich war es wie ein Gefängnis. Wir gingen einen langen Gang entlang. »Da ist Ihr Zimmer«, sagte er. Es war ungefähr 9 Uhr abends. Ich schloss die Tür zu, ich setzte mich aufs Bett. Dann kam es mir vor, als ob ich Schritte hörte. Ich schlich auf Zehenspitzen zur Tür. Ich öffnete sie langsam und schaute in den Korridor. Niemand. Ich setzte mich wieder aufs Bett. Und so ging das eine ganze Weile hin und her. So habe ich die ganze Nacht verbracht. Am Morgen hörte ich sie nach mir rufen. Ich sagte mir, oh ja, jetzt gibt's Ärger. Sie sagten mir, folgen Sie uns. Wir beginnen jetzt mit der Tour. Ich dachte, Tour zur Hölle. Als ich dann die Treppe hinunterkam, sah ich viele Afrikaner, die auch auf die Tour warteten. Ich fühlte mich ein bisschen besser. Ich fing endlich an, mich ein bisschen zu entspannen. Dann machten wir alle eine Sightseeing-Tour. Ich hatte die schönste Zeit meines Lebens in diesen 10 Tagen, die ich dort verbrachte. Dieses ganze Rassismus-Ding, das ich als Student in England erlebte, gab es hier nicht. 10 glückliche Tage. So bekam ich einen anderen Blick auf diesen ganzen Kommunismus-Scheiß. Ich war begeistert. Jahre später, bei einem zweiten Besuch in Berlin anlässlich des Berlin Jazz Festivals 1978, würde ich das wahre Gesicht des Kommunismus zu sehen kriegen. Aber während meines ersten Aufenthalts war ich begeistert. In England begegnet Filar Kuti seiner späteren Frau Remy Taylor, die er 1961 heiratet. Im Jahr 1963 zieht die Familie nach Lagos zurück. Filar Kuti ist Vater 2 Kinder, Yeni und Femi. Und Remy, eigentlich Remy Lekun, was trockne meine Tränen bedeutet, ist schwanger mit dem 3. Kind. Filar Kuti arbeitet für den nigerianischen Radiosender NBC und spielt in verschiedenen Gruppen Trompete, Highlife Jazz. In seiner Autobiografie Master Drummer of Afrobeat erzählt Tony Allen von seiner ersten Begegnung mit Fela Kuti. Obwohl ich Fela damals nicht persönlich kannte, wusste ich von ihm wegen seiner Radiosendung. Und weil sein Haus in Musholasi, das später von der Armee niedergebrannt werden sollte, in meiner unmittelbaren Nachbarschaft war. Eines Morgens ging ich ihn besuchen. Und das Erste, was er sagte, war: Bist du der, der von sich behauptet, der beste Schlagzeuger im Land zu sein? Ich lachte und sagte, dass ich das nie behauptet hätte. Er fragte mich, ob ich Jazz spielen könnte. Und ich sagte ja. Vom ersten Tag an waren Fela und ich enge Freunde. Von den Tagen des Jazz und die ganzen 60er Jahre hindurch. Es gab nichts, was er mir nicht erzählte. Wir verbrachten die Nächte zusammen und amüsierten uns. Er fragte mich, wie viele Mädchen hattest du heute Nacht? Ich sagte, zwei. Er sagte dann, zwei? Dann habe ich dich geschlagen. Und er behauptete, er hätte vier gehabt. Solche Sachen eben. Wir fuhren sogar zusammen zu den Gigs. Und glaub mir, du hättest dich niemals neben Fela ins Auto gesetzt. Als Rennfahrer hätte er eine Menge Geld verdienen können. Er fragte mich oft, ob ich seine Kinder von der Schule abholen könne. Und manchmal kochte ich sogar für ihn. Denn ich bin ein guter Koch. Und Remi, seine Frau, ist in England aufgewachsen. Sie konnte nicht nigerianisch kochen. Sie konnte höchstens Tomatensauce oder etwas in der Art. Wenn sie also etwas anderes wollte, zum Beispiel Egusi oder etwas anderes typisch Einheimisches, fragte sie mich, ob ich das machen könnte. Und wenn Fela dann probieren kam, sagte er, Remi, wer hat das gekocht? Am Anfang hörte ich Gene Krupa und ich dachte, er wäre der größte Drummer der Welt. Aber später entdeckte ich andere, Philly Joe Jones zum Beispiel, Art Blakey und Max Roach. Das war für mich wie Magie. Ah, sagte ich zu mir selbst, Teufel nochmal, das ist es. Ich wollte spielen wie diese afroamerikanischen Jungs. In der Art, wie sie Schlagzeug spielten, war die ganze Spiritualität und alles Feiern enthalten. Das war nicht englisch, das war nicht westlich. Es war nicht Gene Krupas Stil. Es war eine ganz andere Sprache. Genau so hätten wir in Nigeria Schlagzeug spielen sollen. Denn schließlich kam das alles von hier. Sie hatten es mitgenommen, nach Amerika transportiert und aufpoliert und es zu uns nach Afrika zurückgeschickt. dass Gene Krupas Stil ein bisschen zu militärisch war. Und das war auch gut. Wir alle haben versucht, das hinzubekommen. Aber Leute wie Max Roach spielten keine Soli mit durchgängig rollendem Rhythmus. Jungs wie Max und Elvin und Blakey und Philly Joe erzählten Geschichten mit ihrer Trommel. Krupa machte das nicht. Diese Jungs erzählten eine Geschichte, indem sie unterschiedliche Rhythmen spielten. Und sie spielten unabhängig und koordiniert zugleich. Das ist die Art, wie Trommeln gespielt werden sollten. Und deshalb war der Jazz eine große Entdeckung für mich. Eine Entdeckung, die mich sehr viel besser machte. Und es war Phila Ransom Kuti, der mir die Möglichkeit bot, diese Musik zu spielen. Nachdem ich ihn getroffen hatte, änderte sich das ganze Spiel. This is a new dance called Open and Close. I'm gonna sing and tell you about Open and Close. Oh, I want to tell you a story. Say no be story, oh. The tea where you be, then go tell us now. I want to tell you a story. Nabi story, oh. I want to tell you a story. Nabi story, oh. Where tea you be, oh. He be dance. Where tea you be, oh. He be dance. Tell me where tea, then they call. Black man, open and close. Bend your ass to show you how to do open and close. All you have to do, you just open your arms and legs at the same time and close your legs and arms at the same time to the beat. Like this. Open, close, open, close, open, close, open, close, open and close, open and close, open and close, open. I want to tell you a story. Nami story, oh. I want to tell you a story. Nami story, oh. Where do you be, yo? He be dance. Where do you be, yo? He be dance. Tell me waiting, then they call out. Ich verglich die anderen Bandleader nicht mit Filler. Diese Bandleader waren alle reicher als er und ihre Platten verkauften sich. Aber von Filler konnte man viel mehr lernen. Er wollte Dinge miteinander vermischen. Für mich stellte er eine große Herausforderung dar. Denn jedes Mal, wenn wir anfingen zu proben, war es, als ob wir ein Schlachtfeld betreten hätten. Man wusste nicht, was in seinem Kopf vor sich ging. Und man betete innerlich, dass man es gut und cool hinkriegen würde. Denn es war nicht so einfach und niemand hat je Musik geschrieben wie Fellar. Und er bestrafte einen für jeden Fehler. Es gab ein ganzes System von Geldstrafen. Wenn du eine falsche Note spieltest, musstest du Strafe zahlen. Wenn du zu spät kamst, musstest du Strafe zahlen. Das Geldstrafensystem war einer der Gründe dafür, weshalb viele Musiker nicht blieben. Aber wir spielten weiter und weiter und mussten unentwegt neue Musiker rekrutieren. Mit Fellar bewegte sich die Musik immer vorwärts. Es entstanden ein paar schöne Stücke wie Ololufe, Uluruka, Aku und Obe. Es waren stimulierende Tracks für mich. Und ich kann heute noch fühlen, wie es war, sie damals zu spielen. Ich blieb 15 Jahre bei Fellar, weil sich die Dinge weiterentwickelten, musikalisch. Kein Schlagzeuger konnte spielen, was ich mit Kula Lobitos spielte. Mein Stil war dynamischer. Die Basis war immer noch Highlife, aber dazu kam noch etwas anderes. Fellar notierte die Parts für alle Mitglieder der Band. Aber das Einzige, was er mir schriftlich gab, waren die Akzente der Bläser. Es fühlte sich magisch an, zu den Bläsern zu synkopisieren und dann zu meinem Groove zurückzukommen. Es war zu dieser Zeit zwischen 1968 und 69, als Fellar und unser ghanaischer Promoter Raymond Assis auf den Namen Afrobeat kamen. Raymond fragte Fellar, ob dieser Highlife-Jazz-Name eigentlich irgendeine Bedeutung hätte. Das war die Zeit, in der alles Afrodis und Afrodas war. Es ging dabei nur um einen Begriff, unter dem sich die Musik verkaufen ließ. Mehr hatte das eigentlich nicht zu bedeuten, jedenfalls damals. Es ging nur um einen coolen Namen. Und das war dann auch der Grund, warum Fellar, als er den Kakadu-Club wieder mietete, ihn umbenannte in Afrospot. Wir kämpften dort eine Menge musikalische Schlachten gegen andere Bands. Junge Gruppen wie die Cyclops, die Hikas und die Clusters waren die Giganten der Schulbands. Die meisten spielten das, was man Copyright Music nannte. Coverversionen von Beatles, Rolling Stones und Elvis-Songs. Egal, ich bewunderte sie sehr, denn die konnten das wirklich gut. Die hatten alle gute Sänger. Sachen wie Otis Redding, sowas konnten die Note für Note spielen. Manche der Bands aus Ghana kamen nach Lagos, um mit uns zu spielen. Das war dann immer Kula Lobitos gegen die Uhuru Dance Band oder Kula Lobitos gegen die Black Santiagos, die aus Togo kamen. Diese Gigs waren großartig. weil wir uns beobachteten und voneinander lernen konnten. Das machte die damalige Musik so stark. All diese Bands hörten sich zu und lernten voneinander und gleichzeitig hatten wir eine Party. Fela Kuti komponiert und schreibt. Er dichtet auf Yoruba und Pidgin-Englisch, dem nigerianischen Englisch, das auf den Straßen gesprochen wird. Er schreibt Liebeslieder und lässt sich von der traditionellen Dichtkunst inspirieren. Das Stück Alu John Jonki John von 1973 ist die musikalische Übersetzung einer Fabel. In einer Zeit der Hungersnot treffen sich der Löwe, der Tiger, der Elefant, die Antilope, die Schildkröte und der Hund. Sie fragen sich, was sie tun können, um zu überleben. Die Schildkröte sagt, lasst uns unsere Mütter essen. Unsere Mütter sind alt und haben ihr Leben gelebt, während wir unser Leben noch vor uns haben. Die Tiere sind einverstanden. Sie beschließen, dass jedes von ihnen seine Mutter töten und an einem bestimmten Tag das Fleisch zu einem bestimmten Ort bringen soll. Aber der Hund möchte seine Mutter nicht töten. Er versteckt sie im Himmel und bringt das gebratene Fleisch eines anderen Tieres zum verabredeten Ort. Die Hungersnot dauert an. Die Tiere leiden. Sie merken, dass nur der Hund im Gegensatz zu ihnen wohl genährt ist. Die Schildkröte möchte das Geheimnis des Hundes erforschen. Sie folgt ihm heimlich und sieht, dass er zu einer Himmelsleiter geht. Sie sieht, wie er am Himmel klingelt. Sie hört ihn seine Mutter rufen. Sie sieht ihn auf der Leiter in den Himmel steigen und sie sieht, wie er im Himmel von seiner Mutter zu essen bekommt. Da sagt sie zum Hund, wenn du mir etwas abgibst, verrate ich dich nicht. Hey, Da Damals wurden Musiker in Nigeria üblicherweise einmal im Monat bezahlt. Aber die Zahlweise in Fela's Bands, von Kula Lobitos bis Africa 70, war wöchentlich. Und das war so, weil Fela nicht mit Geld umgehen konnte. Und das wusste er. Er hatte ein sehr besonderes Verhältnis zum Geld. Und sein Lebensstil ließ das Geld verschwinden. Wenn er das Geld behalten hätte, das wir verdient hatten, hätte er es am Ende des Monats auszahlen können. Aber es war schon ein zäher Kampf, den Lohn am Ende der Woche zu bekommen. Wenn zum Beispiel sonntagsabends Zahltag war, war er der Erste, der am Montagmorgen an meiner Tür klopfte, um mich zu bitten, ihm die Hälfte des Geldes zurückzuleihen. Er sagte dann, leih es mir und ich zahle es dir heute Nacht zurück. Und wenn ich zögerte, gab er mir das Gefühl, ihn getötet zu haben. Dann gab ich es ihm eben und sagte, dass ich es wiederhaben wollte, sobald wir mit dem Auftritt fertig waren. Aber am Ende der Show kam er dann und sagte, Alenko, du weißt doch, dass wir am Donnerstag spielen. Ich gebe dir also jetzt ein Pfund von den dreien und den Rest gebe ich dir am Donnerstag. Und so lief das. Und bevor ich die anderen zwei Pfund von ihm bekam, kam er wieder und ließ ich mehr. Lagos tanzt. In der langen Nacht geht es um Afrobeat, die Geschichte von Fela Kuti und seinem langjährigen Weggefährten, dem Schlagzeuger Tony Allen. In der zweiten Stunde nach den Nachrichten steht die Veränderung im Mittelpunkt, die Fela Kuti und seine Musik nach einem Aufenthalt in Amerika durchlebt haben. Family, to any warfare, all I offer me, to any. 1969 reisen die Kula Lobitus nach Amerika. Amerika. Amerika war gigantisch. Shit, mein Leben in England hatte mich nicht im geringsten auf Amerika vorbereitet. Aber wir hatten die Gelegenheit, Amerika wirklich zu sehen. Denn wir hatten nicht genug Geld, um von New York nach Los Angeles zu fliegen. Deshalb sind wir, die ganze Truppe, 7 Musiker, ich und Delay, unsere Tänzerin, durch das Land gefahren. Delay war aus Midwest Nigeria, aus einer Stadt namens Obiaroko. Und das ist in der Gegend von Benin. Sie war ein Naturtalent. Sie war nie auf eine Tanzschule gegangen, denn zu dieser Zeit gab es in Nigeria gar keine. Aber Delay konnte zu allem tanzen. Sie tanzte zu Soli und sie konnte sogar vorhersehen, wohin sich die Musik bewegen würde. Du kannst dir denken, dass so eine Tänzerin dich unentwegt inspiriert. August 1969, Los Angeles. Musiker einer afrikanischen Band, die gerade in der Stadt waren, luden uns ein, mit ihnen in einem Club zu spielen. Im Club des Hotels Ambassador. Ich wollte gerade anfangen, da sah ich diese Lady in der Menge. Sie war auf diese NAACP-Veranstaltung gekommen. NAACP, das war eine große politische Organisation, die für die Bürgerrechte der Schwarzen kämpfte. Damals war ich nicht politisch. Ich spielte einfach, um Geld zu verdienen. Und so war ich an diesem Abend dort aufgetreten und hatte diese Frau dort in der Menge stehen sehen. Ihre Augen. Sie war die schönste Frau im Saal. Ich fragte Alan, meinen Schlagzeuger, wer ist diese Frau? Er wusste es nicht. Ich sagte, schau dir diese Frau an. Dann sah ich, dass sie mich anschaute. Ich verließ die Band, ging von der Bühne, um mit ihr zu reden. Ich sagte, wenn wir hier fertig sind, muss ich noch eine Aufnahme machen. Und ich möchte, dass du mitkommst. Sie sagte, ja, ich komme mit. Ich ging dann wieder auf die Bühne und ich war glücklich. Ein paar Musiker bei den Kula Lobitos rauchten Gras, so wie ich. Aber Fela selbst war noch völlig clean, als wir nach Amerika aufbrachen. Er war Mr. Straight. Das Einzige bei ihm waren vielleicht zu viele Frauen. Aber rauchen, trinken, auf gar keinen Fall. Rauchen war sogar absolut verboten. Einmal fiel zum Beispiel, als wir uns bereit machten, den Afternoon Jump in Kaduna zu spielen, ein Joint aus Freds Tasche auf die Bühne. Fred hob ihn schnell auf, aber Fela sah ihn und sagte, »Hey, was ist das?« Und er ging zum Telefon, um die Polizei anzurufen, damit sie Fred gleich auf der Bühne festnehmen konnten. Damals konnte man in Nigeria für einen Joint 10 Jahre eingebuchtet werden. Wir hielten ihn fest und verhinderten es. So gab er Fred nur eine Geldstrafe. Aber er sagte uns immer wieder, wer raucht, spielt nicht gut. Er hielt uns alle fest im Blick. Für jede falsche Note gab es eine 5 Schilling Geldstrafe. Und 5 Schilling, das war damals in Nigeria eine Menge Geld. Ich erinnere mich, dass der Saxophonist Christopher Uwaifor einmal vor einem Auftritt in Ghana auf die Toilette ging, um zu rauchen. Und als er wiederkam, studierte Fela seinen Blick und er sagte, »Komm her, ich möchte an deinem Ohr riechen.« So straight war Fela damals. Wir lachten darüber. Ich war der Einzige, der rauchen durfte, denn Fela beobachtete uns während der Pause. Und ich hatte immer mein Bier und meine Joints und saß da und rauchte. Aber er wartete auf der Bühne auf die anderen, um ihnen Geld abzuknöpfen. Einmal sagte er, »Alenko, ich sehe dich immer rauchen und immer wenn du rauchst, spielst du wunderbar. Dein Spiel wird super. Woher kommt das?« Ich sagte, »Ich weiß nicht. Ich denke, das Rauchen stimuliert mich positiv.« Jeder hat eine andere Konstitution. Wenn es deinem Körper nicht gut tut, kann auch dein Kopf nicht damit umgehen. Wie auch immer. Fela lebte mit Sandra. Daher kam das ganze politische und kulturelle Bewusstsein. Durch Sandra fing er dann auch an, Gras zu rauchen. Beim ersten Mal war ich richtig schockiert. Er kam mitten in der Nacht in mein Haus und fragte nach 2 Joints. Sandra wartete draußen im Auto. 2 Joints, nicht einer? Ich sagte, nein, aber er bestand drauf. Also rollte ich ihm 2 Joints und er verschwand. Als Fela anfing zu rauchen, sagte er mir, dass er so darauf abfahre, dass er selbst nicht glauben könne, die ganze Zeit darauf verzichtet zu haben. Aber wenn du den Fela der letzten 5 Jahre kanntest und ihn mit dem neuen Fela verglichst, dann war da plötzlich ein gewaltiger Widerspruch. Der Unterschied war zu groß. Gras bewirkt unterschiedliche Dinge bei unterschiedlichen Leuten. Und der alte Fela war über Nacht verschwunden. Seine Persönlichkeit veränderte sich komplett. Und als er zurück in Nigeria zum ersten Mal Gras kaufte, kaufte er einen ganzen Zementsack voll. Es war, als ob er jetzt der Graskönig sein müsste, der an alle anderen verteilt. Und er wollte auch, dass es in Nigeria legalisiert werden würde. Und das brachte ihm den meisten Ärger ein, denn die Regierung wollte nicht von ihm herausgefordert werden. Sandra unterrichtete mich in allem, was ich wissen wollte. Sie war diejenige, die mir die Augen öffnete. Ich schwöre, Mann. Sie ist diejenige, die mit mir über Afrika gesprochen hat. Zum ersten Mal hörte ich Dinge, von denen ich nie zuvor gehört hatte über Afrika. Sandra war meine Beraterin. Sie sprach mit mir über Politik, Geschichte. Sie brachte mir bei, was sie wusste. Und was sie wusste, war für mich genug, um anzufangen. Ja, Sandra hat mir wirklich viel beigebracht. Zu viel. Nichts in meinem Leben ist vollständig ohne sie. Ich sagte, Afrikaner haben überhaupt nichts, keine Geschichte, wir sind Sklaven. Da stand sie auf und brachte mir ein Buch. The Autobiography of Malcolm X. Wow! Ich hatte noch nie im Leben so ein Buch gelesen. Das war die wahre Geschichte eines Mannes. Ich war völlig gepackt. Ich sagte mir, das ist ein Mann. Ich wollte sein wie Malcolm X. Verdammt, shit, ich wollte nicht sein wie Malcolm X. Ich wollte Malcolm X sein. Sobald wir zurück in Nigeria waren, änderte Fela den Namen der Band von Kula Lobitos in Nigeria 70. Denn wir kamen Anfang 1970 zurück. Und alle fühlten sich zuversichtlich, was die Zukunft des Landes betraf. Der Biafra-Krieg war zu Ende und die Menschen wollten feiern. Das war die Zeit von Präsident Yakubu Gowon und die Lage entspannte sich. Alle genossen das Land und das, obwohl überall noch sehr viele Soldaten waren. Aber die mischten sich unter die Bevölkerung. Das war die Zeit, in der wir wuchsen. Die ganze Zeit von 1970 bis 1977 war Lagos verdammt swinging. Diese Stadt war wie ein brodelnder Hexenkessel. Und so auch die Band. Zombie no go go unless you tell them to go. Zombie no go stop unless you tell them to stop. Stop, stop, stop. Zombie no go turn unless you tell them to turn. Zombie no go think unless you tell him to think. Think, think, think. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie, yeah. Zombie, oh zombie. Ah, tell him to go straight. Jor, jar, jor. No brain, no job, no sense. Jor, jar, jor. Tell him to go kill. Jor, jar, jor. No brain, no job, no sense. Jor, jar, jor. Go and kill. Jor, jar, jor. Go and die. Jor, jar, jor. Go and quench. Jor, jar, jor. Part of us. Go and quench. Go and kill. Go and burn. Put on part of us. Go and burn. Go and quench. Go and kill. Put on part of us. Go and kill. Go and die. Go and burn. Oh, da. Attention. Quick march, slow march, left hand, right hand, about hand, double up, salute, open your heart, stand at ease, fall zombie. In, fall out, fall zombie. Down, get ready, quick march, slow march, left zombie. Hand, right hand, about zombie. Hand, double up, salute, zombie. Open your heart, stand at ease, zombie. Fall in, fall zombie. Out, fall down, get ready, halt! Some boys stand like this all day on the street corner until the army recruiter sees them and says, Oda! Attention! Zombie. Quick march, slow march, zombie. Left hand, right hand, zombie. About hand, double up, zombie. Salute, open your hands, zombie. Stand at ease, fall zombie. In, fall out, fall down, zombie. Get ready! Quick march, zombie. Slow march, left hand, zombie. Right hand, about hand, zombie. Double up, zombie. Salute, open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, halt! Zombie went out one way, a door, a jar, a door, oh. Zombie went out one way, a door, a jar, a door, ha! Yeah, Nigeria sind Wörter von großer Bedeutung. Und das gilt besonders für Namen. Denn alle Namen werden als abgekürzte Geschichten betrachtet und der Prozess der Benennung ist niemals abgeschlossen. Es kommen ständig neue Namen dazu und weil ständig neue Namen entstehen, schreibt sich die Geschichte der Menschen fort. Fela Kuti legt den Namen Ransom, den Sklavennamen, den, wie er sagt, sein Vater von einem Engländer geschenkt bekommen hat, ab und ersetzt ihn durch Anikulapo. Den Tod im Köcher haben. Fela bedeutet der, der Größe verströmt. Und Kuti? Der, dessen Tod nicht von Menschen verursacht werden kann. Interessanterweise ist das alles noch nicht einmal so weit von Hildegard entfernt, was Althochdeutsch ist und Schutz im Kampf bedeutet. Open that book and go dictionary. Open and let you see. I said open that book and go dictionary. Open and let you see. Upside down and bit a proper. Open and let you see. Them recognize the word for sure, yes. Open and let you see. Because them get them meaning to. Right for down, right for up. Because them get them meaning to. Kam mit seiner Blackism-Botschaft heraus, die er in den USA formuliert hatte, nachdem er Menschen wie Sandra getroffen hatte. Erzählt der Schlagzeuger Tony Allen. Ich unterstützte ihn, denn damals hatten Musiker in Nigeria nicht den Weitblick, etwas wie die Grausamkeiten der Regierung zu thematisieren. Damals hätte niemand etwas gesungen, was die Regierung beleidigt hätte. Die sangen alle nur Loblieder. Traditionelle afrikanische Musik ist Lobgesang. Und das trifft vor allem auf Juju-Musik zu. Das Stück Upside Down handelt von Namen und ihrer Bedeutung. Es ist eine Hommage an Sandra, Sandra Smith, die heute Sandra Isidore heißt und die zur Aufnahme nach Nigeria kommt und singt. Was mich betrifft, so hatte sich mein Stil in Los Angeles verändert. Als ich nach Nigeria zurückkam, war mein Spiel komplett anders, denn ich hatte ein paar neue Techniken gelernt. Frank Butler, der mit Miles Davis und John Coltrane gespielt hat, hatte sie mir gezeigt. Frank Butler war ein guter Freund. Er kam fast jeden Abend. Als er mir sagte, dass er Schlagzeuger sei und dass er mit Coltrane gespielt hatte, wurde ich sehr neugierig. Denn Elvin Jones war einer meiner Helden und Frank war manchmal für Elvin eingesprungen. Und mit den Kula Lobitos spielten wir, auch wenn wir hauptsächlich Highlife-Jazz machten, auch hin und wieder einen kleinen 12-Takt-Blues, nur um zu zeigen, dass wir die Grundlage des Jazz beherrschten. Eines Nachts, als Frank Butler im Club war, sagte ich zu Fela: »Ich wüsste gern etwas über diesen Drummer. Lass ihn doch mal einen 12-Takt-Blues spielen.« Ich stand dann dabei und hörte zu. Und der Junge spielte und wow, ich flippte total aus. Ich sagte mir: »Du hast einen weiten Weg vor dir, Mann.« Eine Zeit lang schrieb Fela die Bläserakzente für mich auf, so wie er es früher bei Kula Lobitos getan hatte. Aber dann hörte er auf und fragte: »Alenko, was wirst du hier spielen?« Ich versuchte verschiedene Patterns und irgendwann unterbrach er mich und sagte: »Behalte das.« So hatte ich eine Menge Freiheit, aber ich verwand sie immer nur dafür, alles tight zu halten. Ich entschied mich für den Groove, nicht so sehr für die Akzente. Ich hörte die Art, wie er schrieb. Und sie brauchte nicht viel drumherum. Wenn er zum Beispiel ein Solo spielte, dann sorgte ich dafür, dass es groovte und gleichzeitig dialogisierte ich mit ihm, wie ein Jazzdrummer. Es war wie Telepathie. Auf der Bühne drehte er sich manchmal zu mir um und zeigte mir seinen erhobenen Daumen, um auszudrücken, Mann, du bist großartig. Und manchmal schüttelte er nur den Kopf, weil er selbst unsere perfekte Kommunikation auch nicht verstehen konnte. Es war, als ob wir in unsere Köpfe schauen konnten. Aber der Punkt ist der, dass unsere musikalische Verbindung aus unserer engen Gemeinsamkeit entstand. Wenn ich spiele, ist die Musik meistens in meinem Kopf und ich gebrauche meine Hände, um auszuführen, was in meinem Kopf vorgeht. Wenn es ein Pattern ist, okay, ich könnte es jederzeit wiederholen. Wenn es das Pattern ist, das ich für einen Song haben will. Aber wenn ich Soli spiele, dann kann ich mich nicht wiederholen. Denn meine Soli entstehen im Augenblick. Deshalb wird man bei mir keine wiederholten Soli finden. Und meine Soli wurden sehr viel besser durch all das, was ich von Frank Butler lernte. Confusion war ein Stück, das Leute auf mich aufmerksam machte. Das war um 1974 herum. Wenn wir es live spielten, standen die Leute immer nah bei meinem Schlagzeug und beobachteten, wie ich das rhythmische Muster aufrecht hielt. Ich war stolz auf Open and Close, auch wenn ich mit meinem Solo nicht wirklich glücklich war. Aber der Groove war sehr schön. Das war 1972. Ich mochte Unnecessary Begging, das einen schönen, langsamen Groove hatte. Colonial Mentality war auch sehr gut, wegen des dreifachen Kickdrum-Musters. Wir spielten es um 1976. Ich mochte es wirklich sehr, weil Fillers Komposition so schön war, dass ich einfach mitfloss. Question and Answer war ein weiteres großartiges Stück. Filler hatte einen engen Freund namens Custer, der damals fast immer bei uns rumhing. Einmal saßen wir nach einer Probe von Question and Answer herum und machten Witze und Custer sagte, Filler, sei ehrlich, wenn Alenko dich erpressen würde, was würdest du tun? Denn er hatte niemals einen Drummer gesehen, der so spielte wie ich in diesem Lied. Filler lachte nur und sagte, Alenko ist nicht der Typ, er würde mich nie erpressen. Malaria vivanco, jaundice vivanco, K-vivanco, influenza vivanco, inflation vivanco, freedom vivanco. Sickness, original sickness, heavy vana sickness, original sickness, malaria na sickness. In Yellow Fever wird die Krankheit Gelbfieber zur Metapher für die Anpassung an das westliche Weltbild, die europäische Kultur und Technologie, das Schönheitsideal und die Werbe- und Konsumwelt der Weißen. Du wirst gelb werden, wirst gelb. Du bekommst einen Schnurrbart, dein Gesicht wird gelb, dein Hintern wird schwarz, du bekommst deine doppelte Farbe und du selbst wirst denken, dass du schön bist. Du verblasst. Original cashew, your eye go yellow, your ash go yellow, your face go yellow, your body go weak. I say, but later if you no die inside, the yellow go fade away. Artificial cashew, you be man or woman. Now you go cashem yourself, now your money go do am for you. You go yellow pass yellow, you go cash mustache for face. You go get your double collar. Your ears go black like a coal. You self go think, say you dey fine. Who say you fine? For school, when we're there for school, yes, we're going to say, Tisha, oh yeah, Tisha, who's still my bleaching, Tisha, my precious bleaching, Tisha, I buy them for shopping, Tisha, for 40 naira, Tisha, how I go yellow, Tisha, how I go fine now, Tisha, I go die, oh. Tisha, I go die, oh. Tisha, I go die, oh. Tisha, according to complain, complain must get answer. I beg, please, help me help Tisha. Oh, yeah. Foolish. Oh, yeah. Foolish. Who steal your bleaching? Foolish. Your precious bleaching? Foolish. You buy them for shopping? Foolish. For 40 naira? Foolish. You serve one yellow? Foolish. How you go fine now? Foolish. Your face go yellow? Foolish. Your nyash go black? Foolish. Your moustache go show? Foolish. Your skin go scatter? Foolish. You go die, oh. Foolish. You go die, oh. Foolish. You go die, oh. Foolish. You go die, oh. You the bleach, yo. You the bleach, African mother. You the bleach, yo. You the bleach. See where they go. Yellow fever. Yeah. Seit wir auf der anderen Straßenseite im Empire Hotel spielten, wurde die ganze Gegend zu Felas Region. Das war, als er anfing, verrückt zu werden. 1973. Das war der Anfang des Wahnsinns. Ich sah, wie Felas Haltung sich änderte und die Art, wie er mit Leuten umging. Als wir mit der Band angefangen hatten, hatte Fela mir versprochen, dass wir alles teilen würden. Aber als die Maschine rollte, schien es, als habe er das vergessen. Es ist zwar wahr, dass er mich zum Bandleader machte, als wir aus den USA zurückkamen, aber es war immer noch schwierig für mich, meinen Lohn zu bekommen, obwohl wir die bekannteste Band des Landes waren. Die Organisation wurde jetzt größer. Es sah aus, als wollte Fela die Sache weiterentwickeln, indem er sie einfach größer machte. Bis zu Ye und Koku hatten wir die gleiche Form beibehalten. Eine Band aus 10 Musikern plus eine Tänzerin. Dann fing die Band an zu wachsen, denn Fela rekrutierte Sänger, Sängerinnen und Tänzerinnen. Schnell waren wir 40. 40 Leute, die bezahlt werden mussten. Dann entschied Fela, dass er das Ganze unter seine Kontrolle bringen wollte in seinem Haus. Jetzt veränderte er seinen Lebensstil. Fela begann sich mit einer Menge von Parasiten zu umgeben, Leute, die herumhingen, aber nichts zu bieten hatten. War das meine erste panafrikanische Idee? Vielleicht. Auf jeden Fall entstand in mir die Idee eines öffentlichen Compounds. Eines Compounds, wie es ihn schon vor tausenden von Jahren in Afrika gegeben hat. Ein Platz, der für jeden offen ist. Ein richtiger Compound eben. Ich dachte mir, was soll der ganze City-Scheiß? Ein Mann, eine Frau, ein Haus. Sollte ein Afrikaner nicht wenigstens seinen Nachbarn kennen? Das steht ja sogar in der Bibel. Und dieser öffentliche Compound entstand wie von selbst, hier in Surulere. Später nannte ich es Kalakuta. Und noch später fügte ich Republic hinzu. Warum Kalakuta? Als ich das erste Mal ins Gefängnis kam, hieß meine Zelle Kalakuta. Und Republic, das war meine Art, zum Ausdruck zu bringen, was ich von der Vereinigten Republik Nigeria halte, die von den Engländern geschaffen worden ist. Eine andere Sache, die alles so verrückt werden ließ, waren all die Mädchen. Wenn Fela Tänzerinnen suchte, kamen sie von sich aus, in Scharen. Zwischen uns beiden gab es immer viel Ego-Tripping. Beispiel: jedes Mal, wenn Fela mich vor der Bühne mit einem Mädchen sah, wusste ich, dass es Ärger geben würde. Denn ich wusste, dass er bei sich dachte, aha, die hat was mit Toni. Als Bandleader war ich dafür verantwortlich, dass die Instrumente gestimmt waren. Und dann spielten wir unseren Warm-up-Set. Wir begannen 1,5 bis 2 Stunden, bevor Fela auftrat. Aber wenn er auf die Bühne kam und ich hatte ein Mädchen, war das Erste, was er tat, zu zeigen, dass er der Boss war. Er pflegte sich nach mir umzudrehen und zu fragen, Alenko, hast du die Instrumente gestimmt? Ich sagte dann, ja. Und dann fing er an mit seinem Shit. Ah, die Band ist nicht gestimmt. Du hast das nicht richtig gemacht. Ich meine, das sagte er öffentlich ins Mikro. Und die Instrumente waren natürlich gestimmt. Deshalb lachte ich und sagte, gut, wenn sie nicht stimmen, du bist der Boss, stimm sie selbst. Ich spiele Schlagzeug und das Schlagzeug stimmt. Ich gab ihm also eine Antwort, öffentlich. Dann musste er herumgehen, um die Gitarren der Jungs vor ihm zu stimmen oder was auch immer. Aber die Gitarren waren schon gestimmt. All dieser Quatsch, nur um vor den Mädchen anzugeben. Als wir dann endlich mit dem Stück anfingen, spielte ich es straight und schnörkellos. Und ich gab ihm keine Extras, um seine Soli dramatischer zu machen. Das bedeutete, die Sache entglitt ihm. Und das war ein Problem für ihn. Er begann zu mir nach hinten zu schauen, um zu sehen, was los war. Und ich schaute ihn nicht an. Ich wandte mich einfach ab und dachte mir, du bist der Captain, nur zu, übernimm das Schiff. Lange oder kurze Musik. Wenn ich in meinem Schrein einen Song von 5 Minuten mache, dann möchte ich mal hören, was die mir erzählen. Ich weiß, dass die Leute dort keine kurze Musik mögen. Ich weiß, wenn unsere Leute auf der Straße tanzen und singen, dann ist das keine Short-Short-Music. Dann habe ich mir überlegt, woher kommt überhaupt Short-Music? Ich ging nach Europa, um zu sehen, wo kurze Musik herkommt. Germany. Bach. Der Mann hat Musik geschrieben. Lang, lang, lang. Oh. Ich sagte, okay. Ich ging nach London. Händel. Dieser Mann, der schrieb Musik. Long, long. Ah. Ich ging nach Russland. Tschaikowski. Ah. Der hat erst recht lange Musik geschrieben. Woher kommt also Short Music? Kommt sie von Madness oder von Technologie, damit sie die Musik auf die Platte pressen können? Fela Kuti macht sein eigenes Ding. Wenn ein Hit eine Länge von maximal 4 Minuten hat, dann nehmen seine Lieder eine ganze Schallplattenseite ein. Er baut seine Stücke langsam auf. Meist beginnen sie perkussiv und werden dichter und dramatischer mit jedem Einsatz eines neuen Instruments. Bevor Felas Stimme ins Spiel kommt, wären schon 2 Singles vergangen. Und mit allen, die sich ihm in den Weg stellen, legt er sich an. Notfalls auch mit der Plattenindustrie. Ja, das ist der Punkt. Das ist, was ich in Frankreich gelernt habe. Sie wollten meine Songs in kleine Stücke schneiden, um sie auf Platte pressen zu können. Bevor ihr abschneidet, gebt mir meine Stücke wieder, habe ich gesagt. Ihr könnt meine Musik nicht abschneiden. Nein, denn für mich ist Musik Feeling. Und ich spiele so lange, wie ich fühle. Und ich bin der Künstler, der Diktator meiner Kunst. Songs in 5-Minuten-Stücke zu schneiden, um sie auf Platten zu bringen, ist wie, wenn man dir sagt, stirb, deine Zeit ist abgelaufen. When we talk, say confusion, everything out of control. When everything out of control, you go be saying Bafuka, oh. Bafuka, na boy. We don't start again, yo. When we talk, say confusion, everything out of control. When everything out of control, you go be say you pafuka, oh. Pafuka na brain. Pafuka fi di be police station, oh. Pafuka na brain. Pafuka fi di be hospital, oh. Pafuka na brain. Pafuka fi di be prison, oh. Pafuka na brain. And then confusion await you. Confusion await. One more time, confusion await you. Confusion await. Manche denken, dass ich mir beim Spielen keine Mühe gebe. Aber es ist eine Menge Energie in meinem Werk. Und wenn Sie das hören können, wissen Sie, was da passiert. Der Kampf mit der Trommel? Vergiss es. Bekämpfe die Trommel nicht, spiel sie cool. Ich schlage die Trommel nicht gern mit Gewalt, denn ich weiß, wann ich sie hart treffen muss. Ich weiß, wann ich etwas stark haben will. Also spiele ich so in der Mitte. Das ist ein bisschen wie Streicheln. Deshalb sieht man auch nicht viel Bewegung bei mir. Als ich von Oyo Highlife lernte, beschloss ich, ein sanfter Trommler zu sein, kein Krachmacher. Denn ich habe eine Menge Krachmacher erlebt. Jabez, Beleidigung und Spott. Fela Kuti verspottet die nigerianische Gesellschaft dafür, dass sie einen Lebensstil kopiert, den die Kolonialisten ins Land gebracht haben. Er macht sich lustig über korrupte, machtgierige, unfähige, devote Politiker und nennt Namen. Im Afrospot veranstaltet er sogenannte Jabez Nights, in denen derjenige Star des Abends ist, der Anwesende und Abwesende am treffendsten bloßstellen und beleidigen kann. Und meistens ist er selbst der Sieger. In dem Stück Suegbe und Bako heißt es gibt Dummköpfe und es gibt Holzköpfe. Und was das bedeutet, werden wir euch jetzt sagen. Ein Zimmermann, der seine Arbeit nicht kennt, ist ein Dummkopf. Ein Schneider, der wie ein Zimmermann näht, ist ein Dummkopf. Ein Doktor, der sich wie ein Anwalt benimmt, ist ein Dummkopf. Ein Rechtsanwalt, der wie ein Doktor redet, ist ein Dummkopf. Ein Parlamentarier, der seine Arbeit nicht kennt, ist ein Dummkopf. Wir sind jetzt mit den Dummköpfen fertig und kommen zu den Holzköpfen. Ein Zimmermann, der seine Arbeit kennt, ist ein Holzkopf. Ein Schneider, der wie ein Schneider näht, ist ein Holzkopf. Ein Rechtsanwalt, der wie ein Rechtsanwalt spricht, ist ein Holzkopf. Ein Doktor, der sich wie ein Doktor benimmt, ist ein Holzkopf. Ein Parlamentarier, der seine Arbeit kennt, ist ein Holzkopf. We don't finish for Suegbe. Now, for Baku. Carpenter, we know you walk na Baku. Den Afrospot nennt jetzt Shrine, Tempel. Fela macht sich zum Sprachrohr. Im Shrine zelebriert er sich als Priester des Widerstands. In seinen Texten prangert er soziale Missstände an. Wie immer die Regierung regiert, Fela reagiert. Es entstehen Legenden. Zum Beispiel, die Regierung kauft sich einen neuen Wagenpark. Er besteht aus 50 Mercedes-Limousinen. Fela kauft sich auch neue Mercedes. Er benutzt sie, um damit die Marktfrauen am Abend vom Markt abholen und sie mit ihren Waren, den Hühnern, den Bananen, dem Yam, kostenlos nach Hause zu fahren. Oder die Regierung kauft sich einen neuen Wagenpark, 50 neue Mercedes. Fela kauft sich auch ein paar neue Mercedes. Er reibt sie mit Kuhfladen ein und fährt im Konvoi durch das Regierungsviertel. In der dritten Stunde der langen Nacht über Fela Kuti und den Afrobeat geht es nach den Nachrichten um den erbitterten Kampf mit der Regierung und die erschütternde Niederlage, die der Musiker erfährt. Es geht auch um den Ausstieg des langjährigen Weggefährten Tony Allen aus der Band von Fela Kuti. Im Jahr 1974 findet die erste Polizeirazzia statt. Ich war an diesem Abend zufällig in Felas Haus. Sie kommen in normalen Autos. Sie trugen Zivil. Es waren Polizistinnen dabei, die die Mädchen wegbrachten. Name? Fella. Der Polizeioffizier schaute mich an. Nur Fella? Ja, nur Fella. Ich wusste sehr gut, dass der Motherfucker meinen Namen kannte. Adresse? Mein Haus. Wo? Hier, in Sorolere. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben im Gefängnis. Dieses erste Mal, das ist ein seltsames Gefühl. Die anderen Male empfindet man es nicht mehr so stark, nur das erste Mal. In Alakbon gab es nur eine einzige große Zelle, aber die war nicht groß genug für uns alle. Deswegen brachten sie uns fürs Erste in den Büroräumen unter, nur Fela nicht. Fela steckten sie in die richtige Zelle, zu all den harten Kriminellen. Die Zelle hieß Kalakuta. Die Polizisten dachten, die würden mich brechen, aber es stellte sich heraus, dass sie alle Fans waren. Es gab einen Präsidenten in Kalakuta, den Top-Kriminellen. Aber als ich erschien, übergab er mir seine Präsidentschaft. Fela hatte einige Fans aus der Mittelklasse, aber die meisten seiner Fans waren entweder aus der Oberschicht oder aus der Unterschicht. Die Oberschicht, das waren die Gebildeten, die seine Botschaft gutierten. Und die Unterschicht, das waren die Menschen von der Straße. Seine Songs halfen ihnen, den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren. Lasst euch nicht einschüchtern, schlagt zurück, kämpft. Diese Botschaften in der Musik waren wirklich für alle. Er sang nicht für sich selbst, er sang für sein Publikum. Und jeder konnte von ihm lernen. Denn er sang über das, worüber die Politiker noch nicht einmal sprachen. Er sang über sie und machte sie sichtbar für sein Publikum. Das Land brauchte jemanden wie Fela, denn wir lebten in einer Militärdiktatur. Im Juli 1975 hatte sich General Murtala Mohammed an die Macht geputscht. Seit Februar 1976 regierte General Olusegun Obasanjo. You Africans, please listen to me as Africans. And you non-Africans, listen to me with open mind. Suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that. Ah. Leiden und lächeln. Leider an der Welt und freudig auf den Himmel. Aber das wäre dein Fehler. Meine Leute im Bus, 49 sitzen und 99 stehen, es ist jeden Tag das Gleiche. Wenn du dann nach Hause kommst, ist kein Wasser da. Und wenn du Wasser hast, hast du keinen Strom. Dann hast du kein Geld, dann sitzt du im Stau, dann kommt die Polizei, dann kommen die Soldaten und peitschen dich aus. Und du läufst zum Papst nach Rom, und du läufst zum Imam nach Mekka, und du läufst zum Erzbischof nach London. Here we go. suffer, suffer for world. Amen. Enjoy for heaven. Amen. Christians go they yab. Amen. In spiritum heaviness. Amen. Muslims go they call. Amen. Allahu Akbar. Amen. Suffer, suffer for world. Amen. Enjoy for heaven. Amen. Christians go they yab. Amen. In spiritum heaviness. Amen. Muslims go they call. Amen. Allahu Akbar. Open your eye everywhere. Archbishop na miliki, Pope na enjoyment, Imam na gbaladun. Archbishop na miliki, Pope na enjoyment, Imam na gbaladun. Ra ra ra ra. Archbishop. My sister waiting, you go here. Nigeria, ein von kolonialen Mächten am Reißbrett entworfener Staat, erweist sich 10, 15 Jahre nach der Unabhängigkeit als unregierbar. Hier werden 250 verschiedene Sprachen gesprochen. Und die verschiedenen Völker mit sehr unterschiedlichen Traditionen, die in diesem Konstrukt zusammengefasst sind, haben nicht unbedingt gemeinsame Ziele. Zwischen 1960 und 1977 hat Nigeria 6 verschiedene Präsidenten. 4 von ihnen sind Militärs. 5 sind durch einen Militärputsch an die Macht gekommen. Der Regierungsstil ist autoritär. Die Eliten sind korrupt. Aber es geht nicht nur gegen die nigerianische Regierung. Auf der Plattenhülle der LP Beasts of No Nations ist eine Collage aus Köpfen internationaler Politiker zu sehen. Im Song heißt es: Noch einmal eine ganz andere Verkleidung. Tiere kleiden sich in Menschenhaut. Tiere binden sich Krawatten um. Tiere tragen Akbadas. Tiere tragen Anzüge. Tiere schenken mir die Menschenrechte. America. This disguise the leaders, you know, for them. Them whole meeting everywhere, who them reach America. Them call the place to you, United Nations. Yeah, oh, another animal talk. Waiting united inside United Nations. Who and who unite for United Nations? No aftershock and Argentina day. Nobody Oregon and Libya day. Israel versus Lebanon. Iranio versus Iraqi. East-West block versus West block East. Nobody them day oh. United Nations, disunited, United Nations. One veto vote is equal to 92. Or more, or more. We can't sense be that you na animal sense. We can't sense be that you na animal sense. Music is the weapon of the future. Musik ist die Waffe der Zukunft. David gegen Goliath? Ja, auch ein bisschen. Es geht um die Macht zwischen Kunst und Bürokratie, Inspiration und Waffengewalt, Humor und Unterwerfung. Die Zeit zwischen 1974 und 1977 war sehr heiß. Es war, als ob wir uns im Krieg befänden. Fela hatte den Zaun um den Compound elektrifiziert, um die Polizei draußen zu halten. Ich hätte die Band damals leicht verlassen können, aber ich blieb. Und ich beklagte mich nicht, weil ich unsere Musik liebte und weil wir schlussendlich immer noch Spaß hatten und endlich auch Geld verdienten. Ich sagte den Leuten, warum sollte ich mich wie ein Feigling aus dem Staub machen? Fellas Botschaft ist richtig. Aber die Wahrheit war, es wurde zu heiß. Und ich wusste, dass meine Grenze eines Tages erreicht sein würde. Ich wusste nicht, wann der Tag kommen würde, aber ich wusste, er würde kommen. Was mich betrifft, Fehlers Programm war auch mein Programm. Ich mochte die Art, wie er allem den Spiegel vorhielt. Es war nur der Wahnsinn rund um das Programm herum, der zum Problem wurde. Die Polizei war irritiert, weil er gegen sie sang. Und dann begann er gegen das Militär zu singen. Dann begann Fehler davon zu reden, dass er in die Politik gehen würde. Aber die meisten Leute in der Regierung mochten seinen Lebensstil nicht. Und selbst wenn sie versuchten, seinen Lebensstil zu ignorieren, war es nicht möglich, wegen ihrer Kinder, die in Fehlers Haus kamen. Und manche blieben. Und das waren die Kinder von Verwaltungsangestellten, Richtern und Politikern. Die Leute wollten nicht, dass ihre Kinder in Fehlers Haus, im Haus des verrückten, grasrauchenden Musikers, ein- und ausgingen. Die Cops hatten uns bis nach Kamerun verfolgt, weil ein paar minderjährige Mädchen bei uns tanzten und sangen. Sie nahmen die Mädchen mit, aber das Verrückte war, dass sie in Nigeria abhauten und zurückkamen. Manchmal warnten die Soldaten mich im Voraus und sagten mir, wann sie kommen würden, um unser Konzert zu stoppen. Dann versuchte ich, sie friedlich zu stimmen, indem ich sagte, wir Musiker haben kein Problem mit euch. Wir machen nur Musik. Dann pflegten sie zu sagen, ich solle zu Fela gehen und ihn bitten, mit seinen Beleidigungen aufzuhören. Sie sagten mir immer wieder, ich solle ihm ausrichten, dass er sich mäßigen müsse und dass sie andernfalls kommen würden mit dem denkbar Schlimmsten. Aber wann immer ich ihm das ausrichtete, sagte er nur, ah, Alenko, du mit deiner Theorie. Was konnte ich also tun? Jedes Mal, wenn ich die Warnung an ihn weitergab, sagte er, es sei meine Theorie. Und als die Scheiße dann passierte, kam es heftig. Und es wurde jedes Mal schlimmer. Aber ich war nie dabei, denn ich hatte ja schon vorher gewusst, wann die Leute kommen würden. Deshalb habe ich oft nur gespielt und bin dann nach Hause gegangen. Wow! 1977 boykottiert Fela das internationale, vom Staat organisierte Kulturfestival Festac. Ich hatte nicht gewusst, dass mein Boykott so viel Shit verursachen würde. Die Bühne war für eine sehr ernste Auseinandersetzung vorbereitet, aber ich wusste das nicht. Ich hatte mich gefragt, wie ist es möglich, dass General Haruna, ein Mann der Armee, der Vorsitzende eines Komitees ist, das sich mit kulturellen Fragen befasst? Die Festac kam und ich ging nicht hin. Ich blieb im Shrine und machte dort meine Gegenfestec. Einen ganzen Monat lang war der Shrine Nacht für Nacht voller Künstler, die wegen der Festec ins Land gekommen waren. All die großen Musiker wollten mich sehen, Mann. Schwarze aus aller Welt. Und weil sie wissen wollten, was in Nigeria los war, habe ich es ihnen gesagt. Ich habe die Bühne im Shrine benutzt, um sie über die Korruption und die Machenschaften der Regierung, von der sie eingeladen worden waren, aufzuklären. Und das haben sie mir nie verziehen. Während des Festivals war der Shrine jede Nacht brechend voll, drinnen und draußen. Es waren so viele ausländische Künstler gekommen, dass man sich kaum noch durch die Menge hindurch bewegen konnte. Die Regierung war nicht erfreut darüber, wie viel Aufmerksamkeit Fela bekam. Und Fela beleidigte sie so gut er konnte. Er machte sie lächerlich, und das vor all den Ausländern. Und das wurde in der ganzen Welt gesendet. Wie lange würde es dauern, bis sie uns wieder überfielen? Thank you. Sie warteten, bis alle die Stadt verlassen hatten. Und diesmal war es ein Desaster. Das war im Februar 1977, eine Woche, nachdem die Festivalgäste abgereist waren. Wir waren gerade dabei, Felas Film Black President fertigzustellen. Und auch dieser Filmtitel verstörte die Regierung. Er hatte seinen Compound bereits zur Republik erklärt. Und so schien es, als ob er sie in jeder Hinsicht herausforderte. Ich hatte einen meiner Jungs losgeschickt, irgendwas zu besorgen. Als er zurückkam, erzählte er mir, dass er auf der Rückfahrt Streit mit ein paar Soldaten gehabt hätte, wegen einer Einbahnstraße. Der Junge hatte sich verteidigt und sie hatten ihn geschlagen. Mann, die hatten ihn fast totgeschlagen. Wir trugen ihn ins Haus und dann ins Auto, um ihn ins Krankenhaus zu fahren. Da tauchten die Soldaten auf. Sie waren zu acht und sie wollten den Jungen, den sie geschlagen hatten. Ich sagte: Der ist verwundet, den kriegt ihr nicht. Von mir aus könnt ihr mit Bazookas, Schießgewehren und Bomben kommen. Die Soldaten hatten nicht das Recht, jemanden festzunehmen. Deshalb gingen sie zurück auf die Straße und standen da herum. Ich merkte, dass sie versuchten, das Tor aufzubrechen. Sie fingen an, den Zaun zu zerschneiden. Seit dem letzten Polizeiüberfall auf die Calcutta Republic, als sie meinen Stacheldrahtzaun einfach durchgeschnitten haben, um hereinzukommen, hatte ich Vorkehrungen getroffen. Ich hatte einen 65-Kilowatt-Generator gekauft und elektrifizierte damit den Zaun um die Calcutta Republic. Im Haus hatte ich einen Schalter, mit dem ich den Zaun jederzeit unter Strom setzen konnte. Mit sowas musste ich mich damals herumschlagen. Nur um meine Leute nicht etwa gegen Einbrecher zu verteidigen, sondern gegen die Autoritäten. Ich hatte den Zaun bis zu diesem Tag nie unter Strom gesetzt. Aber als ich sah, wie die Soldaten versuchten, den Zaun zu zerschneiden, stellte ich den Strom an. Die Soldaten sprangen zurück. Ich ging nach oben auf den Balkon und sah, dass die Calcutta Republic umzingelt war. Ich sah einen hohen Offizier in einem Auto heranfahren. Auf dem Auto wehte eine Fahne und ich war so froh. Ich sagte mir, wenn dieser hohe Offizier sieht, was hier los ist, wird er den Angriff abblasen. Aber genau in diesem Augenblick ging es richtig los. Denn der Offizier war gekommen, um die ganze Scheiße anzuleiten. Dann ging alles ganz schnell. Das Militär zündete den Generator an und den Bus und meine Autos. Sie übergossen alles mit Benzin. Dann kamen sie herein, traten die Türen ein und verteilten sich im ganzen Haus. Sie schlugen, sie peitschten, sie traten mit ihren Stiefeln. Die erste, die sie aus dem Haus zerrten, war Nahite, eines der Mädchen. Oh, die schlugen auf sie ein. Als ich das sah, sagte ich mir: Heute werden sie dich töten. Sie prügelten auf sie ein, sie rissen ihr die Kleider vom Leib, es war grauenhaft. Ich war noch immer auf dem Balkon. Und ich wollte, dass alle Nigerianer in der Nachbarschaft sahen, dass nicht ich es war, der angegriffen hatte. Ich wollte mich an die Nigerianer in meiner Nachbarschaft richten und sprach zu ihnen in mein Mikrofon. Da stellten sie den gesamten Strom ab. Him carry the passenger. Yeah, yeah, yeah, yeah. Him say police station, yahoo. Say police station, yahoo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. This country in a war. This country in a war. Uniform statue, yeah. Them back now. In every meet the fella people, make a look, I'm charge and forgot. Before I shot the big mouth for them, then I hand them to mosquito. That is how this country be. That is how this country be. That is why everything is scatter, scatter. That is why everything is scatter, scatter. That is why everything is scatter, scatter. That is why everything is scatter, scatter. No wonder ready room. No wonder money no the flow. No wonder people know the job. No wonder re re ro. No wonder re re ro. No wonder re re ro. No wonder re re ro. Auch vor Fela Kutis Mutter und seinem Bruder Dr. Beko Kuti machten die Soldaten nicht Halt. Fela Kutis Mutter Fun Milayo Kuti wird später an den Folgen der Misshandlung sterben. Am Ende der Woche hatten sie Fela wiederbelebt und ihn von der Abalti-Kaserne ins Krankenhaus gebracht. Aber als ich ihn endlich besuchen konnte, war er wie ein Toter. Er sprach nicht, bewegte sich nicht, nichts. Sie hatten ihn in Stücke geschlagen. Er war völlig zerstört. Sie hatten die Mädchen vergewaltigt und auf jede denkbare Art gequält. Und sie hatten seinen Bodyguards mit Bajonetten die Bäuche aufgeschlitzt. Dieser Angriff hat Fela schwer verletzt. Abgesehen von der körperlichen Gewalt, die sie an ihm verübt hatten, hatten sie ihn auch geistig zerstört. Denn das, was an diesem Tag vernichtet worden war, würde er niemals zurückbekommen, physisch und geistig. Fela pflegte zu sagen, dass keiner, der die Band verließ, je irgendetwas werden würde. Das war wie ein Fluch. Und einige von denen, die gegangen waren, kamen zurück. Aber in meinem Fall erschien Gott in meinen Gedanken und sagte, es ist soweit. Du weißt zwar nicht, was danach kommt, aber wenn du jetzt nicht gehst, schaffst du es nie. Also geh jetzt. Aber nachdem das Haus niedergebrannt worden war, ging ich noch nicht. Ich wollte sie nicht alleine mitten in der Scheiße stecken lassen. Ich wollte, dass Fela bei meiner Entscheidung wieder auf dem Posten war. Und das war Berlin. Der Auftritt in Berlin sollte alles entscheiden. Das erste war dann, dass wir mit 71 Personen anreisten. Das bedeutete Flugkosten und Unterkunft für 71 Leute und nur 28 von ihnen arbeiteten. Wir hätten 3 oder 4 Tage vor der Show anreisen sollen, sodass wir Zeit gehabt hätten, die Stadt zu besichtigen, die Show zu machen und dann wieder zurückzufahren. Dann hätte Fela uns all das Geld bezahlen können, das er uns noch schuldete. Und er hätte immer noch ein Vermögen übrig behalten. Aber was dann geschah, war, dass das ganze Gesindel, das in seinem Haus in Lagos lebte, mitkam, um in Berlin herumzuhängen. Und die ganze Gruppe blieb 2 Wochen. Fela und seine Familie residierten im Palace Hotel und die anderen waren im Hotel Kempinski. Wir spielten in der Philharmonie und der Veranstalter forderte mich und Ginger Baker und Henry Coffey auf, die Show mit einer Perkussion zu eröffnen. Und wir bekamen Standing Ovations. Sie wollten uns gar nicht von der Bühne lassen. Und dann warteten alle darauf, dass die Legende erscheinen würde. Die Stimmung war gut. Aber Fela meinte, das Publikum mit seinen politischen Überzeugungen belehren zu müssen. Und es gab im Publikum einige Leute, die sehr viel versierter waren in dieser Art des Denkens. Ebeti ya taunti, hehe. Ebeti ya taunti. Ebeti ya taunti, hehe. Ebeti ya taunti. Now fine it fine when woman dey hold in breast. When she dey run, God be say the breast go fall for ground. God be say the breast go fall for ground. God be say the breast go fall for ground. God be say the breast go fall for ground. Dida loda, Lord be reaping down your moon. Toban sare, koishi pituru majabo. Koishi pituru majabo. Koishi pituru majabo. Koishi pituru majabo. Koishi pituru majabo. Now respect, I respect. Where I know answer you. Where you open your mouth for me. Let me say, your mouth be past my own. Let me say, your mouth be past my own. Your mouth be past my own. Let me say, your mouth be past my own. Let me say, your mouth be past my own. Let me say, your mouth be past my own. Pepenefentina, oh, Badu Mirica, oh, son and Funa, yes, eh, bet Ein Mitschnitt des Konzerts in Berlin befindet sich auf der LP Zombie und das allein zeugt von Phila Kutis grandiosem Humor. Denn in einer Kakophonie aus Buhrufen und Pfiffen sind die Africa 70s zu hören, wie sie über das Thema Fehler singen, darüber, was es bedeutet, Fehler zu machen und wer die Kompetenz hat, von etwas zu sagen, dass es ein Fehler gewesen sei und ob das Fehler machen wirklich immer falsch und nicht manchmal richtig sei und so weiter. Das Stück heißt Mistake. Möglich auch, dass schon allein der Auftritt der Africa 70 das Publikum verstörte, die 27 Tänzerinnen mit der zu Ehren der Göttin Osun bemalten nackten Haut. Nach Berlin war eine Tour durch Westdeutschland geplant, in Städte wie Hamburg und Köln. Aber diese Tournee fand nicht mehr statt, wegen all der negativen Kritik in den Zeitungen. Die Manager sagten die Gigs ab. Und selbst Phila sah ein, dass es keinen Sinn machte, weiter zu touren, nachdem er am Morgen in die Zeitungen geschaut hatte. Und so fuhren wir zurück nach Nigeria. Einfach so. Fela hätte es merken können. Er könnte gedacht haben, ich habe fast alles verloren. Lass mich diesen Jungen nicht auch noch verlieren. Aber ich erwartete das nicht wirklich von ihm. 1978 gab es für ihn zu viele Probleme. Erstens war seine Mutter nach dem Überfall auf die Calcutta Republic gestorben. Zweitens hatte er sein Haus nicht mehr. Drittens hatte er die ganze Gage aus Berlin für seine Präsidentschaftswahl verpulvert. Viertens brauchte er einen Auftritt, um wieder Geld zu bekommen. Aber die Band war völlig durcheinander. Und so war Berlin mein letzter Auftritt mit Fela. Letztlich sind alle nigerianischen Bandleader, wenn es um Geld geht, gleich. Fela war genau wie alle anderen Bandleader vor ihm. Seine Musik war neu, aber sein Umgang mit Geld war es nicht. Aber mit Fela zu spielen, hatte mich mehr interessiert als mit den anderen, weil ich ein größeres Interesse an der Zukunft habe als an der Gegenwart. Ich hatte ein gutes, ständiges Engagement bei Adeola and the Western Troppers aufgegeben und war Hals über Kopf in diesen ganzen Wahnsinn hineingeraten. Und ich hatte 15 Jahre gebraucht, um aus dem Mist herauszukommen. Aber musikalisch war es mir das wert. They see him every day. Ende Januar fuhren wir von Ghana kommt auf der Landstraße zurück nach Nigeria. Und ich schaute auf diese verdammt schöne Landschaft und dachte, so schön ist Afrika. Die Mädchen waren müde, die meisten schliefen die ganze Fahrt über. Und ich betrachtete sie ab und zu und dachte, diese Mädchen haben ganz schön viel leiden müssen für mich. Und ich sagte zu mir selbst, Fela, das sind verdammt gute Frauen. Shit. Am 20. Februar 78 heiratete ich alle 27 in einer traditionellen Zeremonie. Die Hochzeit war eigentlich für den 18. Februar geplant gewesen, dem Jahrestag des Überfalls auf die Calcutta Republic. Aber mein Anwalt machte das kaputt. Er hatte mir gesagt, dass wir in seinen Büroräumen warten könnten bis zur Trauung. Aber als wir dort ankamen, war alles voller Reporter. Und mein Anwalt Tunchi Braithwaite stellte sich vor die Mikrofone und sagte, »Diese Hochzeit kann nicht stattfinden. Sie ist gegen die öffentliche Moral. Und ich, als Felas Anwalt, werde ihn darüber aufklären, dass er gegen das Gesetz verstößt und wegen Bigamie angeklagt werden wird. Mann, hast du das gehört? Unglaublich. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, stehen zu bleiben. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, meine Wut zu zügeln. Und ich war wie vom Blitz getroffen. Alle waren in heller Aufregung. Alle meine Frauen waren da und standen hinter mir, geschminkt und angezogen für die Hochzeit. Blitzlichter flammten auf. Dann fragte die Presse, »Fela, was wirst du jetzt tun?« Und das war genau die Frage, die ich nicht beantworten konnte. Ayanaku, der Ifa-Priester, der die Zeremonie hätte abhalten sollen, war ein verdammt dummer Mann. Ich hatte gedacht, er wäre das Oberhaupt der Ifa-Priester von Lagos. Ich hatte gedacht, er wäre souverän. Aber Geld hatte seine Gedanken vernebelt. Was wusste der über Ifa? Gar nichts. Als Braithwaite ihm gesagt hatte, wenn du diese Hochzeitszeremonie durchführst, kommt die Polizei und nimmt dich fest, war er weggelaufen. Ich schaute mir die Reporter an und sagte, egal was dieser Mann hier erzählt, was mich betrifft, so fühle ich mich ab heute mit meinen Frauen verheiratet. Ist das klar? Wie konnte Braithwaite mir das antun? Dieser Tag war mir so wichtig gewesen und den Mädchen auch. Steve sagte dann, das Beste wird sein, wir setzen ein neues Datum fest. Und er meinte noch, lass es uns in einem Hotel machen und die Presse noch einmal informieren. Gute Idee. So kündeten wir die Heirat ein zweites Mal an, für Montag, den 20. Februar. Und am Montagmorgen stand auf der Titelseite der Punch zu lesen, Fela to marry today, law or no law. Fela heiratet heute, Gesetz hin oder her. Und diesmal hatte ich einen anderen Ifa-Priester. Es gibt hunderte von ihnen in Nigeria. Ach, was sage ich? Tausende. Am 2. August 1997 stirbt Fela Kuti. Berühmt als Musiker, Saxophonist, Dichter, Sänger, Tänzer, Rebell, Narr, Priester, Provokateur, bleibt es, wie Fela selbst sagen könnte, einem Symposium der Zukunft überlassen, ihn als einen der interessantesten Komponisten des 20. Jahrhunderts zu erkennen. Und was ist mit dem Afrobeat? Der Afrobeat lebt weiter. Heute hauptsächlich in der Musik von Tony Allen und Fela Kutis Söhnen Femi Kuti und Seun Kuti. Lagos tanzt. Das war eine lange Nacht über Afrobeat und seine Schöpfer, Fela Kuti sowie den Schlagzeuger Tony Allen. Eine Sendung von Susanne Amatocero. Es sprachen Thomas Balou Martin, Gregor Höppner und Frauke Pullmann. Ton und Technik Michael Morawitz, Eva Pöpplein, Wolfgang Rixius und Oliver Dannert. Regie Jan Tengeler. Redaktion Monika Künzel. what are you going to use? To ba fe se be o mi lo ma lo. If you want cook soup, now what are you going to use? To ri bang bona o mi le ro re o. If your head dey hot, now what are you cool am? To mo ban dagba o mi lo ma lo. If your child dey grow, now what are him go use? If water kill your child, now what are you go use? Oh, me, you love.